endlich nach Hause kommen. Krank. Ich freue mich auch für alle Tschechen, dass sie jetzt frei sein können, dass sie demokratisch sein können. Er ist ein sehr großartiger Mann und das möchte ich mal miterlebt haben. Und ich halte es auch sehr für wichtig, dass diese beiden Völker wieder zueinander wachsen können. Den Gesprächen Havels in München war der Besuch in Ost-Berlin vorangegangen. Seinen Verlauf zeichnet Hans-Jürgen Fink nach. Das deutsche Volk sei in der Geschichte stets der größte und wichtigste Nachbar seines Landes gewesen, antwortete der tschechoslowakische Präsident Václav Havel auf die Frage, warum er denn 4 Tage nach seiner Wahl zu seinem ersten Staatsbesuch ausgerechnet in die beiden Deutschländer aufgebrochen sei. Darüber hinaus erläuterte er, bliebe Deutschland gleichermaßen für die europäische Zukunft wichtig. Hier treffen sich und lösen sich, so Havel wörtlich, die europäischen Probleme. Seinen Gastgeber Manfred Gerlach hatte Havel bereits vor seiner überraschenden Visite in Ost-Berlin kennengelernt. Der LDPD-Vorsitzende hatte den normalen Bürger Havel, wie dieser sich mit einem gehörigen Schuss Selbstironie bezeichnete, Mitte Dezember am Rande eines Parteibesuches an der Moldau getroffen, als dieser normale Bürger bereits Kandidat für das Präsidentenamt auf dem Hradschin war. Gerlach begrüßte seinen Gast jetzt als den bedeutendsten Repräsentanten des freien Volkes in der CSSR und zollte dessen Kampf um Freiheit und Demokratie hohe Anerkennung. Die sanfte Revolution in beiden Staaten, darüber waren sich Gast und Gastgeber einig, öffneten neue Horizonte für die zwischenstaatlichen Beziehungen wie für die Begegnung der Menschen. Zentrales Thema aber war für den Dichter im Präsidentenamt bei seinen Gesprächen mit Gerlach und Regierungschef Modrow die deutsche Frage. Diese, so Havel, sei zuerst und vor allem Sache der Deutschen. Vor ihrer Lösung aber müssten aus der Perspektive der Nachbarn einige Bedingungen erfüllt sein. Die erste Bedingung sehe ich darin, dass die Emotionen auf beiden Seiten einigermaßen beruhigt werden. Druhou podmínku vidím v tom, že tento proces bude probíhat jako součást procesu celoevropského. Die zweite Bedingung sehe ich darin, dass dieser Prozess als ein Beiteil des gesamteuropäischen Prozesses stattfinden wird. Und drittens, dass dieser Prozess in bedeutender Maße in einer Zeit stattfindet, wo es den Deutschen gelingen wird, ihre Nachbarn oder manche Nachbarn von der Angst vor ihnen selbst zu befreien. Přesněji řečeno, strachu z Velkého Německa. Also genauer gesagt vor der Angst vor dem großen Deutschland. Für Havel ist es am Ende unwichtig, ob 60 oder 80 Millionen Menschen in einem gemeinsamen deutschen Staat leben. Wichtiger sind nach seiner Meinung das demokratische Bewusstsein und das demokratische System in einem solchen Staat, wie groß dieser auch immer sei. Dass die staatliche Perspektive der Deutschen, auch und gerade jener in der DDR, nicht auf die Stichworte Vertragsgemeinschaft oder Konföderation beschränkt sei, sondern auf lange Sicht darüber hinausreiche, ließ der Chef der DDR-Liberalen deutlich genug erkennen. Und wenn man in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellt und dabei die Geschichte, nicht nur die deutsche, die europäische Geschichte betrachtet und all das, was damit zusammenhängt, dann kann ich mir vorstellen, dass in einem sich vereinigenden Europa, wo die Völker unmittelbar zusammenkommen, zusammenleben, zusammenarbeiten, auch die beiden deutschen Staaten sich vereinigen. Wobei ich den Begriff der Wiedervereinigung nie gebrauchen würde, weil das sofort Assoziationen zu den Grenzen von 1937 heraufbeschwört und die wird es sicher nie wieder geben. Er fühle sich wie einst der amerikanische Präsident John F. Kennedy, erklärte Václav Havel bei seinem kurzen Abstecher ans Brandenburger Tor als Berliner. Er möchte dazu beitragen, dass alle Mauern und Zäune in Europa abgebaut würden. Und er gab sich verwundert darüber, dass die Mauer am Brandenburger Tor noch existiere. Doch sei er von Manfred Gerlach informiert worden, dass die Abrissarbeiten schon begonnen hätten. Falls es damit jedoch Probleme gäbe, fügte er suffisant hinzu, so könne sein Land helfen. Dort gäbe es nämlich eine Gesellschaft für fröhliche Gegenwart und diese biete allen Staaten ihre kostenlose Hilfe beim Abbruch von Mauern und Stacheldraht an. Dass die Mauer in Berlin demnächst tatsächlich völlig verschwinden werde, bestätigte Manfred Gerlach auf Nachfrage von Journalisten. An ihre Stelle treten normale Grenzmarkierungen, wie sie in Europa üblich seien, fügte hinzu, ohne freilich zu präzisieren, wann dies geschehen solle. In der DDR sind Spannungen zwischen der Regierung und der am runden Tisch beteiligten Bürgerbewegung Neues Forum offenkundig geworden. Sprecher der Initiative machten vom Verlauf eines neuen, für morgen angesetzten Treffens am runden Tisch mit der Regierung den Verbleib des neuen Forums in diesem Gremium der Parteien und gesellschaftlichen Gruppen abhängig. Heute hatte das neue Forum die Einladung zu einem vorklärenden Gespräch mit anderen Vertretern des runden Tischs bei Ministerpräsident Modrow ausgeschlagen. Man wirft der Regierung vor, dem Versprechen der umfassenden Unterrichtung über die Lage in der DDR nicht ausreichend nachzukommen. Hartwig Heber aus Berlin. Das fünfte Zusammentreffen des runden Tisches in der DDR könnte spannend werden. Auf der Tagesordnung steht zum zweiten Mal die Erörterung der wirtschaftlichen Krisenlage im Land. Außerdem wird aber auch ganz grundsätzlich über die Kooperation mit der Regierung geredet werden. Denn darüber gibt es unter den oppositionellen Gruppen wachsende Unzufriedenheit und es sind deutliche Tendenzen zur Aufkündigung der gemeinsamen Arbeit zu erkennen. Die Vorwürfe richten sich gegen mangelnde oder ausweichende Informationen durch die Regierung und daneben gegen eigenmächtige Beschlüsse ohne Rückkopplung mit der Opposition. Am Vorabend der neuerlichen Sitzung kritisierten Sprecher des neuen Forums auf einer Pressekonferenz eine ganze Reihe von Entscheidungen der Exekutive. So seien Staatssicherheitsakten entgegen vorangegangenen Zusagen gegenüber der Opposition doch vernichtet worden. Es seien großzügige Überbrückungsgelder für ausgeschiedene Staatsmitarbeiter mit immerhin 3 Jahren Laufzeit beschlossen worden. Und es gebe Bestrebungen, die Auflösung der Staatssicherheit durch die Schaffung eines Verfassungsschutzamtes zu unterlaufen. Andererseits habe die Regierung konkrete Fragen, etwa zur Lage der Wirtschaft, zu den finanziellen Folgen nach dem Verzicht auf den Zwangsumtausch oder zu Gerüchten über neue Kernkraftwerke, nicht oder nur unzureichend beantwortet. Auf diese Weise sei die Kontrollmöglichkeit für den runden Tisch mehrfach durchbrochen worden. Es bestehe der Eindruck, dass das Gremium von der Regierung nicht ernst genommen werde. Wenn die Exekutive über keine Konzepte zur Bewältigung der Krise verfüge oder beschlossene Konzepte nicht offenlegen wolle, dann drohe dadurch die Destabilisierung des Landes, erklärte Forumssprecher Reinhard Schuld. Und er schloss auch Konsequenzen nicht mehr aus. Ich denke, dass beim letzten Rundentisch für viele der oppositionellen Parteien und Gruppierungen die Sache sehr unbefriedigend war und sehr laut über den Auszug vom Rundentisch nachgedacht worden ist. Die Entscheidung dazu wird sicherlich mit morgen fallen. Das neue Forum erneuerte auf der Pressekonferenz seine Forderung nach einem Vetorecht des runden Tisches, jedenfalls für alle langfristig wirkenden Entscheidungen der Regierung. Es gehe nicht um ein Aushebeln der Staatsmacht, wohl aber um deren Kontrolle. Die Distanz zur Exekutive war schon durch die Weigerung des neuen Forums deutlich geworden. Eine Einladung von Ministerpräsident Modrow an die Teilnehmer des runden Tisches zu einer Aussprache zu folgen. Es sei lange genug hinter verschlossenen Türen gekungelt worden, deshalb komme nur ein öffentliches Treffen in Frage, erklärten dazu die Vertreter der Gruppe. Kritik gab es außerdem an den lauter werdenden Forderungen nach einer Stärkung der Sicherheitsorgane, die vor allem mit antisowjetischen und neonazistischen Schmierereien der jüngsten Tage begründet werden. Solche Tendenzen könnten nicht administrativ bekämpft werden und Vorfälle dieser Art seien auch nicht neu, erklärte Ingrid Köppe vom Neuen Forum. DLF, kontrovers. Der Vorschlag von Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die Parlamente beider deutscher Staaten sollten eine Bestandsgarantie für die polnische Westgrenze abgeben, ist heute von der SPD in der Bundesrepublik und von der SDP der DDR begrüßt worden. Doch muss sich die Bundestagspräsidentin unverändert Kritik an ihrem Vorstoß aus dem eigenen Lager der CDU-CSU gefallen lassen. Tatsächlich steht die Frage zur Debatte, ob politisch und verfassungsrechtlich mehr getan werden kann, als bisher von der Bundesregierung zum Bestand der polnischen Westgrenze erklärt worden war. In unserem Streitgespräch dazu heute der Staatsrechtler Professor Rupert Scholz, Ex-CDU-Bundesminister, und Hertha Däubler-Kmelin, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, die zunächst zur Frage neuer Festlegungen meint. Das ist ein politisches Problem, nicht speziell ein juristisches. Und nachdem der Bundesaußenminister vor der UNO klar gesagt hat, dass wir die Westgrenze Polens anerkennen und keine Gebietsansprüche erheben, und nachdem der Deutsche Bundestag übrigens mit den Stimmen auch der Union erklärt hat, dass wir dem zustimmen, ist juristisch eigentlich kaum mehr was zu machen. Und der Ärger geht eigentlich mehr um die politische Frage, weil es offensichtlich in der Union halt Leute gibt, die immer noch nach Hintertürchen suchen oder Zweifel an diesem klaren, auch juristisch klaren Fakt vorkommen lassen wollen. Und es geht deswegen darum, dass der Bundeskanzler sagt, jetzt ist einmal Schluss mit dieser Diskussion, wir haben uns entschieden und das muss auch sein, sonst kommen wir nämlich nicht zu einer europäischen Friedensordnung in diesem Jahr, wo dann auch die Deutschen ihren Platz haben. Das Thema der polnischen Westgrenze ist in der Tat ein politisches wie ein rechtliches. Es ist beides. Rechtlich ist die Frage abhängig von der Friedensvertragslösung. Das hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Herr Herzog, sehr klar wieder unter Bezug auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts klargemacht. Aber das ändert nichts daran, dass eine politische

Bleibt das neue Forum am runden Tisch oder bleibt es nicht? Das war heute Morgen zu Beginn der 5. Sitzung des runden Tisches die Frage der Fragen. Mit einer spektakulären Pressekonferenz hatte gestern Abend die Bürgerbewegung angekündigt, sie werde den runden Tisch verlassen, falls die Regierung sich nicht auskunftsfreudiger zeige. Den bisherigen Nutzen der Gespräche am runden Tisch bezeichnete das neue Forum als sehr gering. Diese radikale Position stieß bei anderen Teilnehmern jedoch auf Ablehnung. Ich denke, es ist ein so schwerwiegendes Mittel, sich vom runden Tisch zurückzuziehen, dass man das nur dann anwenden sollte, wenn es wirklich gravierende Dissensen gibt. Das sehe ich im Augenblick noch nicht gekommen. Ich würde es nicht begrüßen, wenn dieses neue Forum diesen Schritt machen würde, denn es stellt ja eine sehr wichtige politische Kraft im Leben unseres Landes dar. An Wirtschaftsministerin Luft hing es heute. Sie musste dem runden Tisch Rede und Antwort stehen. Was sie zum Thema Auslandsschulden zu sagen hatte, war wenig ermutigend. Die Verpflichtungen der DDR im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet betragen 20,6 Milliarden US-Dollar. Westliche Banken nennen darüber hinaus Guthaben der DDR von 7 bis 9 Milliarden Dollar. Und wir haben keinen Grund, der Darstellung dieser Fragen durch westliche Banken zu widersprechen. Und noch eine bittere Pille gab es zu schlucken. Auch im neuen Jahr muss die DDR Schulden machen. Zwischen Deviseneinnahmen und Ausgaben klafft eine Lücke von rund 2 Milliarden US-Dollar. Das Grundübel der DDR-Wirtschaft für den Import von Verbrauchsgütern wird zu viel ausgegeben, zu wenig für Anlagen, die die Effektivität der Wirtschaft steigern. Wir müssen im Interesse einer höheren ökonomischen Effektivität die Wirtschaft so gestalten, dass die Werktätigen in unserem Lande Eigentümerbewusstsein und Eigentümerverhalten entwickeln. Das muss zuallererst in den volkseigenen Betrieben geschehen. Wie soll das nach Auffassung der Regierung geschehen? A. Durch Schaffung von Bedingungen für die Durchsetzung des Leistungsprinzips. Das ist sicherlich die Kernfrage. Als Frau Luft versicherte, einen Verkauf von Grund und Boden an Ausländer werde es nicht geben und über den Bau von Kernkraftwerken in der DDR seien mit der Bundesrepublik keine offiziellen Verhandlungen geführt worden, da waren einige zwar noch nicht ganz zufrieden, aber auch nicht mehr ganz so aufgebracht wie gestern. Am Nachmittag dann wieder erhebliche Spannungen zwischen runden Tisch und Regierung. Das Thema innere Sicherheit, speziell die Entwaffnung der ehemaligen Staatssicherheit. Die Regierung wird aufgefordert, bis zum 8.1.1990 einen Nachweis über die Übergabe der Waffen an das Ministerium für Nationale Verteidigung und das Ministerium des Innern zu erbringen. Wenn die Regierung den Nachweis der Entwaffnung nicht bringt, dann allerdings wollen gleich 9 Oppositionsparteien und Gruppen den runden Tisch verlassen. Der runde Tisch hängt am seidenen Faden. Die Vertreter des neuen Forums sind heute nur mit einigem Zögern an den runden Tisch gegangen, von dem sie behaupten, dass ihnen dort über die Pläne der Regierung nur unvollständige Informationen übermittelt werden. Außerdem befürchten sie, immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, Entscheidungen zur Kenntnis nehmen zu müssen, die nach ihrer Ansicht erst nach den Wahlen am 6. Mai getroffen werden sollten. Dazu gehört auch die Schaffung eines Nachrichtendienstes und eines Amtes für Verfassungsschutz, dem es die Regierung Modrow offenbar besonders eilig hat. In einem Studio des Senders Freies Berlin begrüße ich Ingrid Köppe, die Sprecherin des neuen Forums. Guten Abend, Frau Köppe. Sie fühlen sich offenbar überrollt. Was wollen Sie tun? Guten Abend. Die Probleme am runden Tisch sind zwei. Einmal, dass wir von Anfang an gefordert haben, vor wichtigen Entscheidungen der Regierung mit einbezogen zu werden. Und zum anderen, dass alle Teilnehmer des runden Tisches von Beginn an gefordert haben, die Offenlegung der wirtschaftlichen, ökologischen und finanziellen Situation des Landes. Wir haben bei den Verhandlungen am runden Tisch bemerkt, dass wir mehrmals vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind von der Regierung, dass Entscheidungen getroffen wurden, ohne die Teilnehmer des runden Tisches mit einzubeziehen. Unter anderem wurde eine Vereinbarung getroffen zwischen Ministerrat und FDGB, wo es um Zahlung von Überbrückungsgeldern geht für ehemalige Mitarbeiter der Staatsorgane. Und des Weiteren hat die Regierung beschlossen, einen Verfassungsschutz und einen Nachrichtendienst zu bilden. Der runde Tisch, die Teilnehmer des runden Tisches haben bereits am 27.12. gefordert, diese Bildung von Verfassungsschutz und Nachrichtendienst bis zum 6. Mai auszusetzen. Dem will offensichtlich die Regierung nicht nachkommen. Nun haben Sie Ministerpräsident Modrow ein Ultimatum gestellt. Bis zum nächsten Montag wollen Sie verbindlich wissen, dass alle ehemaligen Stasi-Leute nun entwaffnet sind. Woher wissen Sie eigentlich, dass die Stasi-Leute noch Waffen haben? Wir haben einmal diese Information vom Amt für nationale Sicherheit in Gera, wo der Leiter dieses Amtes selbst die Ausführung gemacht hat, dass dort Waffen lagern und dass sie Zugang haben. Und zum anderen haben wir auch die Information von Mitgliedern des neuen Forums, die dort im Bürgerkomitee arbeiten und die auch selbst diese Waffen gesehen haben. Solche Mitteilungen gibt es mehrere aus der gesamten Republik. Und deswegen fordern wir jetzt von der Regierung, uns bis zum 8.1. mitzuteilen, wie denn tatsächlich diese Entwaffnung der ehemaligen Stasi-Mitarbeiter erfolgen soll. Fakt ist, dass sie bisher nicht durchgängig erfolgt ist. Gestern wollte Ministerpräsident Modrow sozusagen unter vier Augen mit Ihnen reden. Wissen Sie, warum und worüber? Ja, Herr Modrow hatte die Teilnehmer des Runden Tisches eingeladen, um über die Zusammenarbeit der Regierung mit dem Runden Tisch zu sprechen. Das neue Forum hat diese Einladung abgelehnt, und zwar war das eine Entscheidung des Landessprecherrates. Und zwar mit dieser Begründung, wir gehen davon aus, dass die Politik in unserem Land transparent gemacht werden muss. Und das kann nicht geschehen bei persönlichen Gesprächen oder Gesprächen hinter verschlossenen Türen. Erst recht nicht, wenn sie auf solch einem Rang stattfinden, wenn sie mit Herrn Modrow stattfinden. Wir haben von Anfang an gefordert, dass kompetente Regierungsvertreter an den runden Tisch kommen, um dort die Möglichkeit zu nutzen, die Öffentlichkeit des Landes über die Politik dieser Regierung zu informieren. Und deswegen sind wir auch nicht zu diesem Gespräch gegangen. Wir haben hier den Eindruck, dass die SED nach einer kurzen Zeit der öffentlichen Zerknirschung jetzt wieder voll in die Offensive gegangen ist, jedenfalls publizistisch. Sehen Sie das auch so? Ja, uns ist recht deutlich geworden, auch in Bezug auf den runden Tisch, dass die Berichterstattung der DDR-Medien da sehr zu wünschen übrig lässt, dass diese Berichterstattung nicht objektiv ist. Mehrfach wurden Anträge, die wir am runden Tisch eingebracht haben, dann in den Medien nicht dargestellt. Wie wollen Sie eigentlich in den Wahlkampf gehen, wenn ich das Thema mal wechseln darf? Als Partei oder als lose politische Gruppierung? Es gibt innerhalb des neuen Forums Auseinandersetzungen darüber, ob wir eine Partei sein sollten oder eine Vereinigung. Dazu muss man sagen, dass das zusammenhängt, diese Entscheidung, eine Vereinigung bleiben zu wollen, also bei denjenigen, die diese Richtung vertreten, mit dem gesamten Politikverständnis des neuen Forums. Wir gehen davon aus, dass es wichtig ist, sich selbst jetzt in diesem Demokratisierungsprozess auch in die Politik des Landes einzubringen und die eigene Verantwortung nicht mehr wegzudelegieren an Politiker und bei Wahlen vielleicht die eigene Stimme abzugeben und sich danach ruhig zurückzulehnen und nun andere für die Bevölkerung handeln zu lassen. Unser Anliegen war immer, breite Kreise der Bevölkerung zu aktivieren, dass sie sich selbst in diese Politik einmischen. Ähnlich wie das hierzulande die Grünen tun. Ja, so ähnlich. Auf alle Fälle in diesem Demokratisierungsprozess ist es wichtig, dass wir nicht ein basisfernes Berufspolitikertum ansteuern, sondern Bürgernähe und auch Sachkompetenz fördern wollen. Vielen Dank, Frau Köppe. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön. Bitte. Zum Streit am runden Tisch heute in Ost-Berlin ein Kommentar. Es spricht Heinz Burkhardt vom Bayerischen Rundfunk. Verehrte Zuschauer, vor und nach jeder Zusammenkunft am runden Tisch der DDR droht die danach benannte höchst provisorische Koalition aus Altparteien und neuen Gruppen zu scheitern. Was hält sie zusammen? Das Bewusstsein, dass eigentlich nur in einem solchen Miteinander der DDR-Regierung unter Kabinettschef Hans Modrow mit den oppositionellen Gruppen die politisch wie wirtschaftlich gleich schwierige Situation im anderen Teil Deutschlands zu meistern ist. Was droht diese Koalition zu sprengen? Dass natürlich die SED versucht ist, von ihrer Macht zu erhalten, was nur irgend zu bewahren ist, während die oppositionellen Gruppen bestrebt sein müssen, sich bis zu den Wahlen am 6. Mai als Garanten einer Entwicklung zu mehr Demokratie zu profilieren. Vor diesem Hintergrund ermöglichte die Offenlegung der wirtschaftlichen Situation heute die 5. Sitzung am runden Tisch. Wie kann die DDR über den Winter kommen, war meines Erachtens die entscheidende Frage und alle Zustandsbeschreibung nur die Voraussetzung für eine realistische Antwort. Man wird Strom sparen müssen, was wiederum die Industrie schwächt, deren Produktivität an mangelnder Zulieferung schon genug leidet. Mehr als 20 Milliarden US-Dollar Auslandsschulden stehen Guthaben von nur 7 bis 9 Milliarden gegenüber. Da klammert sich die Regierung zwar immer noch an einige sozialistische Vorstellungen, Aber zunehmend ist von Internationalisierung der Volkswirtschaft und davon die Rede, dass das Eigentumsbewusstsein, ja Eigentumsverhalten in der Bevölkerung geweckt werden müsse. Angesichts der grundsätzlichen Spannungen am runden Tisch musste heute vor allem aber die Ankündigung der Regierung trotz eines gegenteiligen Votums bei der letzten Unterredung am Aufbau eines Nachrichtendienstes und eines Amtes für Verfassungsschutz festhalten zu wollen, Sprengstoff bedeuten. Sie war auch im Zusammenhang zu sehen mit dem Bemühen, ehemalige Stasi-Mitarbeiter durch Überbrückungsgelder ruhig zu stellen und mit teils fragwürdigen Informationen über das Schicksal einstiger Waffenarsenale. Die nächste Sitzung am 8. Januar muss scheitern, wenn die Regierung bis dahin nicht den Nachweis, die Revolution stabilisierender Verhältnisse erbringen kann. Zunächst mochte die Symbolkraft, die von den gemeinsamen Beratungen am runden Tisch ausging, der Bevölkerung genügen. Nach der fünften Sitzung ist sie verbraucht. Sie trägt nicht mehr die Vision von Freiheit, Demokratie und besserem Leben. Die Hunderttausende, die sich dafür auf die Straßen gewagt haben, verlangen nach Fakten. Ein Kommentar von Heinz Burkhardt. Jetzt der Beitrag, mit dem wir die Sendung eigentlich beginnen wollten. Es ging aber nicht. Etwa 250.000 Menschen, so ADN, haben heute Abend in Ost-Berlin gegen rechtsradikale Umtriebe in der DDR demonstriert. Der Anlass war die Schändung des sowjetischen Ehrenmals im Berliner Stadtteil Treptow in der vorigen Woche durch bislang unbekannte Täter. Sie werden, das liegt auf der Hand, bei den Neonazis vermutet, die nun auch in der DDR hier und da in Erscheinung treten. Ob es tatsächlich so viele sind, dass sie, wie das heute Abend befürchtet wurde, zu einer ernsthaften Bedrohung der DDR werden könnten, das steht dahin. Ausschließen kann es keiner, aber wahrscheinlich ist es auch nicht. Und so könnte denn die Demonstration heute Abend auch den Sinn gehabt haben, vor allzu enger Berührung mit der Bundesrepublik zu warnen, die ja aus der Sicht der SED, der früheren Staatspartei, immer schon ein Hort des Revanchismus war. An den antifaschistischen Traditionen der SED ist nicht zu zweifeln. Und daran hat sie heute Abend zu erinnern versucht. Wohl auch in der Hoffnung, dass andere, weniger gute Überlieferungen ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aus Ost-Berlin, Herr Thomas. Heute Abend im Ostberliner Stadtteil Treptow. Durch die Eingangstore zu dem weitläufigen Park mit dem sowjetischen Ehrenmal strömten die Demonstranten, die dem Aufruf zu einer Kundgebung gegen Neonazismus und Rechtsradikale in der DDR gefolgt waren. Auf über 250.000 schätzte die DDR-Nachrichtenagentur ADN vielleicht etwas zu optimistisch am Ende die Zahl der Teilnehmer. Nazis raus und Einheitsfront gegen rechts, das waren die Hauptparolen bei dieser Manifestation alten Stils. Damit derartige Geschehnisse für immer Geschichte bleiben, sich nie wiederholen werden, damit andere Völker bei dem Wort Deutscher nicht abermals in panische Angst und Schrecken versetzt werden. Deshalb haben wir uns an dieser Stelle versammelt und sagen Nein zu Rechtsradikalismus und Neofaschismus in diesem unserem Land. Der Hauptanlass für die heutige Demonstration: Letzte Woche war das Ehrenmal für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten mit antisowjetischen und nationalistischen Parolen besudelt worden. In Erfurt bedrohten rechtsradikale Skinheads Passanten mit Schlagwerkzeugen und im sowjetischen Ehrenhain in Jena hatten Unbekannte in der Silvesternacht Grabsteine umgestürzt und Sowjetsterne abgeknickt. Der Hauptredner heute Abend war Gregor Gysi, der neue Vorsitzende der SED-PDS, die vielleicht auf diesem Wege jetzt einen Ausweg aus ihrer unbewältigten Gegenwart sucht. Wir müssen diese Gefahr bannen, sonst brauchen wir über demokratischen Meinungsstreit und anderes gar nicht erst zu diskutieren. Wie wollen wir denn demokratisch wählen, wenn hier die Neonazis alle Freiräume besetzen? Nachdem die Stasi und das Amt für nationale Sicherheit aufgelöst wird, wurden heute Abend häufiger Rufe nach einem Verfassungsschutz laut. Aber auch Forderungen nach Wiederherstellung von Ordnung und Sicherheit und mehr staatlicher Autorität. Wir erwarten insoweit rechtsstaatliches, demokratisches, aber entschlossenes Handeln unserer Sicherheitsorgane. Freunde, wir haben eine einmalige Chance, einen demokratischen Sozialismus in diesem Lande aufzubauen. Diese Chance verdanken wir nicht zuletzt unseren sowjetischen Freunden und Genossen. Ein Vorgeschmack auf den kommenden Wahlkampf? Vielleicht. Das Thema Rechtsradikalismus war in der DDR jahrelang tabu. Jetzt versucht die SED mit dem traditionellen Thema Antifaschismus wieder Tritt zu fassen. Herr Thomas aus Ost-Berlin. Nachrichten nun, Werner Feigl. Sozialpolitik. Bonn und Ost-Berlin sprechen jetzt über die Probleme, die sich als Folge der Grenzöffnung für den Arbeitsmarkt und die Sozialsysteme ergeben. In Ost-Berlin trafen sich heute der stellvertretende Arbeitsminister Kaminski und der Bonner Staatssekretär Jagoda. Beide Seiten möchten der Schwarzarbeit von DDR-Bürgern in der Bundesrepublik einen Riegel vorschieben. Außerdem soll ein Missbrauch von Sozialleistungen durch sogenannte Scheinübersiedler verhindert werden. Grenzzaun. An mehreren Stellen im Bezirk Schwerin haben DDR-Soldaten heute damit begonnen, Sperranlagen abzubauen. Wie hier zwischen Selmsdorf und dem schleswig-holsteinischen Herrenburg entfernten sie Stacheldraht und Signalleitungen. Ein westdeutsches Fernsehteam drehte diese Bilder auf DDR-Seite. Insgesamt sollen hier zunächst die Grenzanlagen auf 70 Kilometer Länge beseitigt werden. Später ist auch an anderen Abschnitten der deutsch-deutschen Grenze der Abbau von Stacheldraht und Leitungen geplant. Grenzunruhen. Die Spannungen im Süden der Sowjetunion haben sich verschärft. Die sowjetische Regierung hat die Grenztruppen in der autonomen Republik Nachitschewan verstärkt. Dort haben Tausende von Aserbaidschanern versucht, die Grenzanlagen zum Iran niederzureißen. Sie fordern ungehinderte Kontaktmöglichkeiten zu Verwandten und Freunden auf der anderen Seite der Grenze. Die Aserbaidschaner sind ein Turkvolk, rund 7 Millionen leben in der Sowjetunion, 4 Millionen im Iran. Nervenkrieg. General Noriega hält sich immer noch im Schutz der Vatikanbotschaft in Panama-Stadt auf. Der gestürzte Machthaber, so ein Sprecher, dürfe mit niemandem reden und habe auch kein Fernsehen. Ein Sonderbeauftragter des Vatikan und der stellvertretende amerikanische Außenminister Eagleburger beraten über die US-Forderung nach Auslieferung Noriegas. Bisher ist keine Lösung bekannt. Auch amerikanische Parlamentarier informieren sich derzeit über die Lage in Panama. Die USA erwägen einen Dringlichkeitsplan zum Wiederaufbau des Landes. Kursanstieg. Nach einem stetigen Kursrückgang in den vergangenen Wochen hat der amerikanische Dollar heute zum ersten Mal wieder kräftig zugelegt. Nur ist der Jahreswechsel leider verstrichen, ohne dass die Danziger von Mrs. Johnson etwas Konkretes gehört haben. Möglich ist natürlich, dass es sich die Amerikanerin inzwischen anders überlegt hat. Das würde wohl das Ende der Leninwerft bedeuten. Die Regierung hat angekündigt, unrentable Betriebe zu schließen, auch Massenentlassungen in Kauf zu nehmen. Der Direktor der Werft hat heute in Warschau mit dem Industrieministerium verhandelt, aber viel Hoffnung haben ihm die Politiker nicht machen können. Ein Bericht von Albrecht Reinhardt. 3 riesige Kreuze stehen zum Gedenken an der Geburtsstätte der Gewerkschaft Solidarität, der Danziger Leninwerft. Nicht irgendein Großbetrieb mit 6000 Arbeitern, sondern ein polnischer Mythos, eine Art Nationalheiligtum mit großer Vergangenheit. Doch was ist mit der Zukunft? Schwer zu sagen, was wird. Es gab viele Pläne, aber geändert hat sich nichts. Wir warten. Wir wissen nicht, was kommt. Bilder aus dem Jahre 1980. Die Solidarität hat sich durchgesetzt. Ihr unbestrittener Führer, der junge Elektromonteur Lech Wałęsa. Von Danzig, von der Leninwerft, wird ganz Polen verändert. Doch der Triumph dauert nicht lange. Das Kriegsrecht verbietet die Solidarität für 7 Jahre. Dann sind Wałęsa und die Seinen wieder da. Nicht jedoch die Leninwerft. Die sei unrentabel und müsse geschlossen werden, verkündet die kommunistische Regierung vor einem Jahr. Da findet sich am Fronleichnamstag 89 eine edle Retterin aus Amerika. Frau Johnson mit dem polnischen Namen Piasecka erhört Wałęsas Bitten und verspricht, die Leninwerft mit ererbten Dollarmillionen vor dem Bankrott zu bewahren. Ein Handkuss und fertig ist das polnisch-amerikanische Joint Venture. Start 1.1.90. Doch die Frist verstreicht. Frau Johnsons Werftsanierer rechnen und rechnen und vertrösten die Werfter weiter bis in den April. Ob er noch eine Zukunft sieht? Er weiß es nicht. Das muss der Direktor wissen. Der Direktor ist heute ins Industrieministerium nach Warschau geeilt. Als er uns sieht, verflucht er die Kameras und ein Interview will er schon gar nicht geben. Einen Plan für die Zukunft der Werft kann er nicht präsentieren. Die Verhandlungen können sich noch lange hinziehen. Was unsere Direktion bisher vorgeschlagen hat, taugt nichts. Unsere Regierung, es ist ja unsere, muss endlich etwas unternehmen. Die Entscheidung, hier dicht zu machen, war doch eine politische. Das gibt man jetzt zu. Doch trotzdem ändert sich nichts. Und was ist mit den Versprechungen von Frau Johnson? Die hat nicht seriös gehandelt. Und nun haben wir keine Perspektive. Sehen Sie eine Zukunft auf der Werft? Die, die hier geblieben sind, hoffen, dass bei den Gesprächen mit der Regierung noch etwas rauskommt. Dass die Regierung endlich eine Entscheidung fällt. Aber bei der jetzigen Wirtschaftspolitik werden alle Werften eingehen. Keine gute Aussicht für die Arbeiter. Doch in Polen spielen Symbole in der Politik eine sehr, sehr große Rolle. Die Leninwerft ist ein solches Symbol. Angesichts zunehmender Unruhen hat Moskau heute zusätzliche Truppen an die Grenze zwischen Aserbaidschan und dem Iran entsandt. Die Meldungen nun im Einzelnen. Die Vertreter der DDR-Opposition haben heute ultimativ damit gedroht, die gemeinsame Gesprächsrunde mit der Regierung zu verlassen, wenn diese nicht ausführlich über Fragen der inneren Sicherheit informiere. In einer gemeinsamen Erklärung aller neuen Oppositionsgruppen wird gegen die von der Regierung beabsichtigte Einrichtung eines Verfassungsschutzes und eines Nachrichtendienstes noch vor der Wahl am 6. Mai protestiert. Damit setze sich der Ministerrat über einen früheren Beschluss des Runden Tisches hinweg. Außerdem wird gefordert, dass die Regierung bis zum 8. Januar den Nachweis erbringt, dass die Waffen des in Auflösung befindlichen Amtes für nationale Sicherheit an das Verteidigungs- und das Innenministerium übergeben wurden. Gleichberechtigt zum zivilen staatlichen Beauftragten will die Opposition eine Vertrauensperson für die Auflösung des Amtes benennen und mindestens 3 weitere Vertreter zur Mitarbeit entsenden. Die Mitglieder der Oppositionsgruppen hatten die Darstellung von Staatssekretär Halbritter angezweifelt, wonach das Amt für nationale Sicherheit und auch die untergeordneten Bezirks- und Kreisbehörden ihre Tätigkeit bereits eingestellt haben. Bonn und Ost-Berlin wollen eine gemeinsame Strategie entwickeln, um zu verhindern, dass DDR-Bürger in der Bundesrepublik der Schwarzarbeit nachgehen. Bei einem ersten Gespräch mit dem Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium Jagoda betonte der stellvertretende DDR-Arbeitsminister Kaminski heute in Ost-Berlin, sein Land habe ein Interesse daran, den, wie er formulierte, weiteren Abfluss von Arbeitskräften einzudämmen. Er verwies dabei auf Versorgungsprobleme und Schwierigkeiten in der Produktion. Jagoda nannte als Ziel der Verhandlungen ein legales Miteinander und die Verhinderung von Sozialtourismus. Die Gespräche zwischen beiden Ministerien sind auf mehrere Runden angesetzt. Dabei sollen auch neue Bestimmungen für Bundesbürger erarbeitet werden, die in der DDR arbeiten wollen. Die CDU will die deutsche Einheit zu einem zentralen Thema des Bundestagswahlkampfes in diesem Jahr machen. Das geht aus einem heute in Bonn veröffentlichten Brief von Generalsekretär Rühe an die Mandatsträger der Partei hervor. Nach seinen Worten will die Union deutlich machen, dass derjenige, der konsequent für die Einheit Deutschlands in einem vereinten Europa eintritt, die CDU wählen müsse. Nachdrücklich sprach sich Rühe dafür aus, die Bonner Koalition aus CDU, CSU und Freien Demokraten fortzusetzen und er warnte gleichzeitig vor einem rot-grünen Bündnis. Nur die Regierung unter Bundeskanzler Kohl besitze ein überzeugendes Konzept, um den Landsleuten in der DDR und den Reformkräften in den osteuropäischen Ländern schnell und spürbar zu helfen. Deshalb brauche die Bundesrepublik gerade jetzt politische Kontinuität. Der Generalsekretär bekräftigte, dass seine Partei ihre Kontakte mit den DDR-Parteien auch weiterhin nicht auf die CDU in der DDR beschränken werde. Für die Zukunft Deutschlands sei jedoch ausschlaggebend, dass bei den Wahlen in der DDR am 6. Mai diejenigen politischen Gruppierungen die Mehrheit erhielten, die eindeutig für einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, für die deutsche Einheit und die soziale Marktwirtschaft eintreten. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die sowjetische Führung hat sich nach Angaben eines führenden Mitglieds des rumänischen Komitees der nationalen Rettung bereits im November stillschweigend mit der Ablösung des rumänischen Diktators Ceausescu einverstanden erklärt. Der frühere rumänische Botschafter in den USA und bei den Vereinten Nationen, Brucan, sagte heute in einem Interview des britischen Fernsehsenders Channel 4, er habe bei einem Besuch in Moskau ein allerdings sehr zurückhaltendes Versprechen erhalten, dass die Sowjetunion eine Veränderung in Rumänien unterstützen werde. Namen seiner Gesprächspartner in Moskau wollte Brucan nicht nennen. Eine Begegnung mit Staats- und Parteichef Gorbatschow habe es nicht gegeben. Den Volksaufstand am 22. Dezember, der zum Sturz Ceausescus geführt hatte, beschrieb Brucan als eine völlig spontane Explosion der Massen, die nicht politisch gesteuert worden sei. Die sowjetische Regierung hat heute zusätzliche Truppen an die Grenze zwischen der Sowjetrepublik Aserbaidschan und dem Iran entsandt. Die Moskauer Zeitung Izvestia berichtete, die Unruhen hätten sich inzwischen von der aserbaidschanischen Enklave Nachitschewan auf einen fast 800 Kilometer langen Grenzabschnitt ausgeweitet. Tausende von Demonstranten hätten Wachtürme umgerissen und elektronische Warnanlagen zerstört. Sie forderten die Wiedervereinigung des sowjetischen mit dem iranischen Teil Aserbaidschans. Auch die Grenztruppen des Iran seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Moskauer Nachrichtenagentur TASS meldete, ein Demonstrant sei bei den Auseinandersetzungen getötet worden. Die vom neuen tschechoslowakischen Staatspräsidenten Havel erlassene Amnestie hat auch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes. So berichtete ein leitender Mitarbeiter des Ministeriums für Stahlbau, Mechanik und Elektronik, dass im größten Werk des Autoherstellers Skoda die Produktion eingestellt werden musste. Dort seien bislang rund 1600 Zwangsarbeiter aus verschiedenen Gefängnissen beschäftigt gewesen, die bis auf 60 aufgrund der Amnestie freigekommen seien. Es werde erwogen, Angehörige der Armee in den Betrieben einzusetzen. Bis zum 21. Januar sollen rund 20.000 Häftlinge entlassen werden, die Gefängnisstrafen bis maximal 3 Jahre verbüßen sollten. Vertreter von Oppositionsgruppen in der DDR sind heute nach Warschau gereist. Sie folgten einer Einladung der Parlamentsfraktion der Solidarität. Am Abend wurden die Repräsentanten des demokratischen Aufbruchs, des neuen Forums, der Bewegungen Frieden und Menschenrechte sowie Demokratie jetzt und der Sozialdemokratischen Partei in der DDR vom polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki empfangen. Morgen ist unter anderem ein Gespräch mit dem Solidaritätsvorsitzenden Wałęsa vorgesehen. In Ostberlin haben am Abend nach Angaben der DDR-Nachrichtenagentur ADN mehr als 250.000 Menschen gegen zunehmende Aktivitäten von Neonazis und Rechtsradikalen im Land protestiert. Anlass für die Kundgebung waren rechtsextreme Schmierereien am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Bezirk Treptow. Zu der Demonstration hatten das Komitee der antifaschistischen Widerstandskämpfer, die Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und die SED-PDS aufgerufen. Deren Vorsitzender Gysi unterstrich, die DDR dürfe so wörtlich zu keinem Hort des Neonazismus werden. Die Zulassungsordnung für die Hoch- und Fachschulen in der DDR ist neu gefasst worden. Die Nachrichtenagentur ADN meldete heute, der zuständige Staatssekretär im Bildungsministerium Schwanke habe darauf verwiesen, dass das bisherige schriftliche Bekenntnis zum Staat entfalle. Außerdem sei nun ausgeschlossen, dass Parteien Druck auf die Zulassungskommissionen ausüben könnten. Als Kriterien für eine Aufnahme seien in der Neufassung neben den fachlichen Leistungen eine solide Allgemeinbildung sowie Kreativität und Engagement für die Mitgestaltung der Gesellschaft genannt. Die Zulassungskommissionen sollten aus Hochschullehrern und Mitgliedern der gewählten Studentenvertretungen sowie der Gewerkschaftsorganisationen bestehen. Abgeordnete sowie Vertreter von Parteien und Bewegungen könnten als Beobachter an den Sitzungen teilnehmen, erläuterte der Staatssekretär. Der Wetterbericht. Die Lage, ein umfangreiches Hoch mit Schwerpunkt über Mittel- und Nordeuropa, bleibt zunächst noch für Deutschland wetterbestimmend, verlagert sich jedoch allmählich ostwärts, sodass auch am Freitag im Norden und am Samstag auch im Süden atlantische Tiefausläufer übergreifen können. Die Vorhersage bis morgen Abend. Überwiegend neblig trüb, vereinzelt Nebelnässen oder Schneegrieseln mit Glättebildung. Nur im Voralpengebiet und den Hochlagen der süddeutschen Mittelgebirge leicht bewölkt. Im Nordwesten morgen im Tagesverlauf Bewölkungsaufbau.